Erster, die einfachen Leute und ihre Frauen beschwerten sich laut. Sie beschwerten sich über ihre jüdischen Brüder. Zweiter, einige Leute sagten, wir müssen unsere Kinder als Pfand geben. Wir brauchen Getreide zum Essen. Sonst können wir nicht leben. Dritter, andere sagten, wir müssen unsere Felder, Weinberge und Häuser als Pfand geben. Wir brauchen Getreide, weil alles teuer ist. Vierter, wieder andere sagten, wir haben Geld geliehen. Wir brauchten es für die Steuer des Königs. Die Steuer war für unsere Felder und Weinberge. Fünfter, wir sind wie unsere Brüder und unsere Kinder wie ihre Kinder. Aber wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige Töchter sind schon Sklaven. Wir können nichts tun, denn unsere Felder gehören anderen. Sechster, ich wurde sehr wütend. Ich hörte ihre Klage und ihre Worte. Siebter, ich dachte darüber nach. Dann sprach ich mit den wichtigen Leuten und Anführern. Ich sagte zu ihnen, ihr gebt euch gegenseitig Geld mit hohen Zinsen? Ich rief eine große Versammlung ein. Achter, ich sagte zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder freigekauft. Sie waren an andere Völker verkauft worden. Aber ihr wollt eure Brüder verkaufen, damit sie uns dienen? Sie sagten nichts. Sie wussten keine Antwort. Neunter, ich sagte, euer Handeln ist nicht gut. Ihr solltet Gott ehren. Dann werden unsere Feinde, die anderen Völker, uns nicht verspotten. Zehnter, meine Brüder, meine Leute und ich haben ihnen auch Geld und Getreide geliehen. Wir wollen diese Schulden erlassen. Elfter, gebt ihnen heute ihre Felder, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück. Erlasst ihnen die Schulden für Geld, Getreide, Wein und Öl. Das habt ihr ihnen geliehen. Zwölfter, sie sagten, wir geben alles zurück. Wir verlangen nichts von ihnen. Wir werden tun, was du willst. Dann rief ich die Priester. Sie mussten schwören, dass sie es so machen würden. Dreizehnter, ich schüttelte mein Gewand aus und sagte, Gott soll jeden aus seinem Haus nehmen. Er soll sein Eigentum verlieren, wenn er sein Versprechen bricht. Die ganze Versammlung sagte, Amen. Sie lobten Gott. Das Volk tat, was es versprochen hatte. Vierzehnter, ich war Statthalter im Land Juda. Das war vom 20. bis zum 32. Jahr von König Artaxerxes. Das sind 12 Jahre. Ich und meine Brüder nahmen kein Geld für den Statthalter. 15. Frühere Statthalter hatten das Volk belastet. Sie nahmen täglich 40 Schekel Geld für Brot und Wein. Ihre Diener waren auch schlecht zum Volk. Aber ich tat das nicht. Ich hatte Respekt vor Gott. 16. Ich half auch beim Bau der Mauer. Wir kauften kein Land dafür. Alle meine Leute waren dort und halfen beim Bau. 17, 150 jüdische Anführer aßen an meinem Tisch. Auch Leute aus den Nachbarländern aßen bei mir. 18. Jeden Tag gab es einen Stier, 6 Schafe und Geflügel. Das bezahlte ich. Alle 10 Tage gab es auch viel Wein. Ich verlangte kein Geld für den Statthalter. Das Volk hatte schon genug schwere Arbeit. 19. Mein Gott, denk an alles Gute. Ich habe es für dieses Volk getan.